Kundgabe 4590. Empfangen am 17.03.1949. Wiederverkörperungslehre. Irrlehre. Gestirne. Lasset euch durch vermeintliche Widersprüche nicht beirren, sondern suchet die Erklärung nur darin, dass eure Auffassungsfähigkeit mitunter nicht genügt, etwas recht zu verstehen, wo aber auch ein Widerspruch nicht zu bestehen braucht, sondern nur von euch angenommen wird. Es genüge euch zu wissen, dass ich selbst euch niemals falsch belehre und dass ich euch stets das Wissen vermittle so, dass ihr für eure Seele einen Nutzen daraus zieht. Die Karma-Lehre nun ist nicht geeignet, euch zu erhöhtem geistigen Streben zu veranlassen. Sie ist vielmehr ein Beweggrund zu eurer lauen Lebensführung im geistigen Sinn. Schon darum ist sie für die Seele wenig nutzbringend und es findet nicht meine volle Zustimmung, dass ihr Menschen mit einer nochmaligen Wiederkehr zur Erde rechnet und dadurch nachlässiger in eurem Streben werdet. Die Aufwärtsentwicklung des Geistigen wird zwar von mir aus in jeder Weise gefördert, und wo ich eine sichere Möglichkeit erkenne, eurer Seele zur Reife zu verhelfen, dort bin ich auch zu jeder Zustimmung bereit, immer jedoch die Gesetze meiner ewigen Ordnung zugrunde legend, niemals aber willkürlich Gelegenheiten schaffend. Und so muss es euch verständlich sein, dass ich euch nicht hinweisen werde auf einen nochmaligen Entwicklungsgang auf dieser Erde, der ein völliges Versagen von euch während des Erdenlebens voraussetzt, sondern euch vor diesem Versagen hüten möchte und euch daher ermahne, warne und belehre, um ein Versagen zu verhindern. Es wäre eine falsche Erziehungsart, so ich euch einen anderen Weg in Aussicht stellte zur Erreichung des Zieles, wo ihr noch den rechten Weg vor euch habt, also ihn gehen sollet und auch könnet bei rechter Richtung eures Willens. Und wenn ich euch die endlos vielen Verkörperungen zuvor vorstelle, dann auch nur deshalb, um euch die große Verantwortung für den kurzen Erdenlebensgang bewusst werden zu lassen. Also es soll das Wissen darum nur beitragen zu erhöhtem Streben, nicht aber, dass ihr daraus falsche Schlüsse zieht und nachlässiger in eurem Streben werdet in der Hoffnung auf eine Wiederholung einer Verkörperung auf dieser Erde, so ihr das Ziel nicht erreichet. Mein Geist kläret euch sicher auf. Und so ihr euch nun vertrauensvoll an mich wendet, gebe ich euch durch meine Diener Aufschluss, wie weit euer Denken recht ist. Wüsstet ihr um die unendlich vielen Ausreifungsmöglichkeiten auf den unendlich vielen Gestirnen im Universum, dann würdet ihr nie und nimmer auf den Gedanken kommen, dass eine Seele wieder zurückversetzt wird auf die Erde. Wohl aber muss die Seele, die noch nicht völlig ausgereift ist, noch viele Verkörperungen erleben, wo sie sich immer wieder bewähren, also aufwärts entwickeln kann. Die Lehre einer Wiederverkörperung der Seele beruht also wohl auf Wahrheit. Doch es besagt dies nicht, dass die Seele im Fleisch geboren auf dieser Erde sich wieder einfindet, sondern es sind damit die vielen Möglichkeiten einer Weiterentwicklung auf anderen Schöpfungen bezeichnet, wo die Seele in einer materiellen oder geistigen Form wieder vor Aufgaben gestellt wird, deren Erfüllen ihr einen Aufstieg sichert. Wenn eine Seele wiederholt dieser Erde zugeführt wird, so ist das ein Ausnahmefall, der eine geistige Mission voraussetzt, nicht aber verallgemeinert werden kann. Unvollkommen von der Erde abgeschiedene Seelen werden sich gleichfort auf der Erde lebend wähnen. Sie werden sich in Gegenden aufhalten, von denen sie glauben, in überaus öde, unfruchtbare Landstrecken versetzt worden zu sein. Und doch befinden sie sich auf einem anderen Gestirn, das ihrer Seelenreife entsprechend mit Schöpfungen primitivster Art versehen ist und daher auch für die Seelen einen dürftigen, bedrückenden Aufenthalt bedeuten. eine Läuterungsmöglichkeit für sehr materiell gesinnte Menschen, die ihre Begierden ablegen sollen, um dann, je nach ihrem Willen, auf ein anderes Schöpfungswerk versetzt werden zu können, zwecks weiteren Aufstiegs. Weil ihr noch zu sehr dieser Erde Liebhaber seid, legt ihr dem Wort Wiederverkörperung auch nur die Bedeutung bei, dass diese Erde der Aufenthalt einer wiederverkörperten Seele ist. Während ihr aber das unfassbar große Schöpfungswerk meiner Liebe bedenken solltet, das doch nur der unzähligen Geistwesen wegen entstanden ist, die den Weg zur Vollendung gehen müssen und ihn auch gehen in irgendeiner Weise in materiellen Schöpfungen, solange die Seele nicht vergeistigt, also lichtempfänglich geworden ist, und in geistigen Schöpfungen, wo auch die vergeistigte Seele ständig aufwärts schreiten kann, wo sie sich immer mehr kristallisiert und fähig macht zur Aufnahme der Ausstrahlung meiner selbst. Stellet euch die Unendlichkeit vor. Betrachtet den gestirnten Himmel, dessen unzählige Sterne Schöpfungen sind meines Liebewillens, bestimmt zur Aufnahme entwicklungsbedürftiger Seelen. Und ihr werdet einsehen, dass diese Erde nicht allein Träger ist von Wesen, die zur Höhe streben sollen, und dass es wahrlich nicht nötig ist, Seelen, die im Erdenleben versagten, erneut auf diese Erde zu versetzen, die zwar die einzige Station ist zur Erreichung der Gotteskindschaft, doch nicht beliebig und zu wiederholten Malen gewählt werden kann als Ausreifungsstation. Und so wird die Lehre einer öfteren Wiederverkörperung auf dieser Erde als Irrlehre erklärt werden müssen, die bekämpft werden muss als schädlich für die Seelen. Weil sie den Willen der Menschen schwächt und die ernste Umwandlung des Wesens gefährdet, durch die Aussicht, das Versäumte in einem nochmaligen Leben nachholen zu können, bis zur letzten Vollendung. Amen.